Der amerikanische Außenminister Powell hat seine erste Gesprächsrunde mit dem israelischen Regierungschef Sharon und seinem Amtskollegen Peres über die Möglichkeiten neuer Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern geführt. Sharon lehnte es anschließend ab, einen Zeitplan für den Rückzug aus den Palästinensergebieten anzugeben. Die Mission von Colin Powell, der morgen mit Palästinenserpräsident Arafat zusammentreffen will, wurde von einem neuerlichen Anschlag in Jerusalem mit Toten und Verletzten überschattet. Zu den schwierigen Vermittlungsbemühungen und den damit verbundenen Erwartungen der Kommentar von Bettina Max. Es sind Schicksalstage für den Nahen Osten, diese Tage, in denen der amerikanische Außenminister Colin Powell sich um eine Entschärfung der explosiven Lage bemüht. Vom Erfolg seiner Mission wird es abhängen, ob sich der Kreislauf der Gewalt weiter drehen wird, ob der brodelnde Hexenkessel Israel-Palästina überkocht und in die angrenzenden arabischen Nachbarstaaten überschwappt. Oder ob es einen Waffenstillstand zwischen Israelis und Palästinensern geben wird. Ein Waffenstillstand, der nur die erste Stufe sein kann auf dem Weg zurück zum Verhandlungstisch und hin zu einer gerechten Lösung für die beiden Völker, die zwischen Mittelmeer und Jordan leben. Vom Erfolg von Powells Mission wird aber auch die zukünftige Nahostpolitik der USA und die Fortsetzung des amerikanischen Feldzugs gegen den Terror abhängen. Seit dem Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten George Bush ist die Nahostpolitik Washingtons von einem Durcheinander an unterschiedlichen Stimmen und Ansätzen bestimmt. Das deutliche Desinteresse des Präsidenten an den komplizierten Zusammenhängen wurde in den letzten Tagen abgelöst durch verwirrend widersprüchliche Aussagen. Konstant in der amerikanischen Nahostpolitik ist nur, und das seit den letzten Tagen der Amtszeit von Bill Clinton, die einseitige Parteinahme zugunsten Israels. Bei den Palästinensern haben die USA dadurch ihren Kredit fast verspielt. Eine schwere Hypothek für die Rolle der USA als Vermittler. Viel Vertrauen ist dabei zerstört worden. Vertrauen, das nun mühsam wieder aufgebaut werden muss. Doch selbst wenn es Colin Powell gelingen sollte, die beiden Seiten zu einem Waffenstillstand zu bewegen, dann bedeutet das noch lange nicht das Ende des Blutvergießens im Nahen Osten. Denn die radikalen islamistischen Terrorgruppen werden sich nach den kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten zwei Wochen nicht so ohne weiteres auf eine Waffenruhe verpflichten lassen. Und Palästinenserpräsident Yasser Arafat hat nach der faktischen totalen Zerschlagung seiner Sicherheitskräfte, einschließlich der Zerstörung der Gefängnisse, keine Möglichkeiten mehr, ein Ende des Terrors durchzusetzen. Neue Terroranschläge auf die israelische Zivilbevölkerung aber werden wieder neue Vergeltungsmaßnahmen der Israelis auslösen. Allerdings sind die nach dem massiven Einmarsch in palästinensische Städte und Dörfer nicht mehr zu steigern. Es sei denn, Jerusalem erfüllt die Forderungen der radikalen Friedensgegner in Israel und beginnt damit, die Palästinenser zu vertreiben. Ein Waffenstillstand allein also wird das Problem im Nahen Osten nicht lösen. Er ist nur die notwendige Voraussetzung für die Beruhigung der Lage und die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den Konfliktparteien. Doch die Verhandlungen, die dann folgen müssen, sind ohne Vorbedingungen nicht vorstellbar. Vorher müssen einige grundlegende Übereinkünfte getroffen werden, ohne die politische Gespräche keine Aussicht auf Erfolg haben. Dazu gehört auf beiden Seiten der Verzicht auf Gewalt. Dazu gehört auf palästinensischer Seite das klare Bekenntnis zu einem eigenen Staat an der Seite Israels und nicht als Vorstufe zu einem Großpalästina vom Meer bis zum Jordan. Dazu gehört aber auch, dass Israel die berechtigten Ansprüche der Palästinenser auf einen eigenen Nationalstaat anerkennt. Und vor allem, Israel muss sich von der Illusion verabschieden, es könne weiter und dauerhaft über 3,5 Millionen Menschen herrschen. Die Friedensmission des amerikanischen Außenministers Colin Powell kommt der Quadratur des Kreises gleich. Aber es ist die einzige Chance, eine Explosion der Gewalt zu verhindern.